Transparenz für die Ohren. Guten Tag. Guten Tag. Hallo, Moin. Bernd. Guten Tag. Guten Tag. Letztes Mal war, glaube ich, der Masch-Sitzungsleiter, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Der war viel zu leise. Ja, heute ist er lauter. Dann würde ich mich heute über den Sokratos als Sitzungsleiter freuen. Ist schlecht, zu viele Nebengeräusche. Dann würde ich mich über den Stahlraben freuen. Mach du doch mal. Ich wusel nebenher die ganze Zeit hier noch rum. Das ist nicht so schön. Dann würde ich mich über den Wastel freuen. Nein. Mach du doch mal. Nee, ich kann das nicht. Dann würde ich mich über Wupperjojo freuen. Wupperjojo ist dran heute. Juhu. Also, so wie ich sehe, haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6 LAFOs anwesend. Damit ist der Landesvorstand beschlussfähig. Das Protokoll vom 4.2.2015. Jojo, einmal da bitte die Abstimmung. Willst du die Sitzung nicht erstmal eröffnen? Und ich hätte sie vielleicht eröffnen sollen. Entschuldigung. Und uns begrüßen. Danke für den Hinweis. Genau. Ich eröffne dann hiermit die Landesvorstandssitzung am 18.02.2016 um 20.39 Uhr. Wie ich gerade... ist jemand entschuldigt, wird gerade gefragt. Ich weiß von Dennis, dass er später kommt, weil er noch irgendwie was hat. Und Paki lässt sich auch entschuldigen. Des Weiteren habe ich noch mal in den letzten Protokollen in den Protokollen der letzten Landesparteitage nachgeguckt und es wurde mal beschlossen, dass in Protokollen kein unentschuldigt abwesend mehr drinstehen darf. Das mal als kleinen Hinweis fürs Protokoll. Die Protokollvorlage ist immer noch die ganz alte, deshalb steht das dann noch drin, deshalb stehen auch noch andere Artefakte hier drin. Wir machen das aber nicht mehr. Gut, alles klar. Kann ich da kurz was zu sagen? Ja. So viel ich weiß, gilt die Satzung für AGs und Groß und so weiter. Also für nicht für Organe, also nicht für euch, nicht für Vorstände. Okay, ja. Vielleicht guckt ihr nochmal nach, weil oben drüber wird beschrieben, für welche Gruppierungen das gilt. Und ihr hattet damals, als dieser Satzungsänderungsantrag gemacht wurde, gesagt, dass ihr das aber trotzdem, weil ihr Vorstand seid, weiter so machen wollt. Sonst, wenn das anders gewünscht ist, dann würde ich das tatsächlich in der Vorlage ändern. In der Geschäftsordnung, in unserer eigenen Geschäftsverordnung ist es auch etwas anders beschrieben. Es schadet aber nicht, wenn wir nach dem entschuldigt abwesend nur ein Abwesend führen. Und wir hatten mal eine Datenschutzbeauftragte, die fand das gar nicht schön, dass das so da drin stand. Also ein Abwesend okay, aber das entschuldigt nicht. Ich möchte anmerken, dass ich, als ich in dieses Gremium gewählt worden bin, in der damals gültigen Geschäftsordnung sogar wiedergefunden habe, dass unentschuldigtes Fehlen auch zu einem merklichen Finanzbeitrag, dass da irgendwie nachgefragt worden wäre. Ich finde das vor allem. Bitte? Ja, so genau wollte ich das jetzt eben nicht ausgeführt haben. Darauf bezog ich mich in der GO. Ja, genau. Ich weiß. Deswegen führe ich das weiter aus. Und das wollten wir halt nicht. Und wie das dann allerdings dazu kam, dass es dann zu unentschuldigt und entschuldigt geführt hat, das weiß ich natürlich nicht. Aber wir sollten vielleicht einfach mal in unserer TO fortfahren. Ja, das würde ich auch so vorschlagen. Wie ich ja gerade schon festgestellt hatte, hier auch nochmal fürs Protokoll. Der Vorstand ist mit 6 Vorstandsmitgliedern beschlussfähig. Kommen wir dann also zur Abstimmung für das Protokoll vom 4.2.2016. Einmal bitte die Abstimmung. Masch. Keine Einwände. Sokratos. Ist in Ordnung. Stahlrabe? Dafür. Superconductor? Ich bin dafür. Wastel? Ich war nicht da. Okay, dann ist das Protokoll mit einer Enthaltung, wenn ich das jetzt von Wastel richtig verstanden habe, angenommen. Dann kommen wir zu den Berichten. Du solltest zumindest noch sagen, was deine Meinung zum Protokoll ist. Ach so, okay. Ja, meine Meinung ist auch positiv. Also deswegen bis auf eine Enthaltung einstimmig angenommen. Danke für den Hinweis. Genau, kommen wir zu den Berichten. Paki hat sich entschuldigen lassen, kommt etwas später. Genauso ist es auch mit Dennis, das nochmal als Hinweis fürs Protokoll. Wastel. Ja, ich habe mich ein bisschen um die Tickets gekümmert und ansonsten war ich eigentlich rundherum unterwegs für die Piraten und habe hier in Münster Dinge getan. Allerdings nichts, was für den Landesvorstand berichtenswert wäre. Ich bitte darum um Entschuldigung. Dann muss ich einmal kurz gucken. Dennis hat sich entschuldigen lassen, kommt auch etwas später. Marsch. Ja, seit der letzten Vorstandssitzung war nicht so viel Beantragsarbeiten mitgewirkt und entsprechend in Mammelsitzungen gewesen. Die Vorstandssprechstunde in der letzten Woche. Beim Stammtisch mit Lesen gegen Überwachung mitgewirkt. Das war aber eine recht überschaubare Veranstaltung. Ich habe an der Überarbeitung des Grundsatzprogrammes Bund mitgewirkt und hoffe, dass wir das bis zum Wochenende noch auf den Stand bekommen, der gültig ist, damit wir, wenn wir neue Grundsatzprogrammbestandteile beschließen sollten, nicht falsche Sachen ersetzen. Bei PMs mitgewirkt, bei der LPC-Einladung ein bisschen mitgewirkt, reichlich Tickets geschubst, erste Vorarbeiten getätigt, um mal zu versuchen, unser schönes Mülheim zu reaktivieren und die üblichen Telefonate, E-Mails und Gespräche. Das war's. Dann Bernd. Ah, ich bin dran, okay. Warte mal so. Also, ich war auf der Landesmitgliederversammlung in Niedersachsen. Das war vor vergangenes Wochenende, war in der LAFRO-Sprechstunde vergangene Woche. Ansonsten habe ich ein paar Schatzmeister-Sachen gemacht, nochmal das Budget weiter vorbereitet, damit wir das so schnell als möglich abschließen können oder verabschieden können. Da ja leider Gottes keine Vorstandsklausur stattgefunden ist, hatte ich mit unserem Vorsitzenden mal locker gesprochen, ob wir uns eventuell, wenn die Gelegenheit besteht, am Rande des BPTs darüber unterhalten können oder treffen können oder quasi eine Sitzung nachholen können. Aber das müssen wir dann sehen, wer alles da ist. Ansonsten, wie gesagt, ein paar Kleinigkeiten und das war's im Großen und Ganzen. Eine Sache noch, die Spendenquittungen müssen leider warten bis nach dem BPT, weil natürlich alle sonstigen, auch alle vom Bundesvorstand halt in BPT-Vorbereitungen, BPT-Abwicklungen einbezogen sind. Deswegen geht das erst alles nach dem BPT weiter vorwärts. Gut, danke Bernd. Ralf. Ja, das übliche Tagesgeschäft, Mahnungen, dann war ich in der Sprechstunde, habe weiterhin einiges an Datenabgleich, insbesondere die ungültigen Postadressen, Rückläufer und so weiter. Ein paar Mitgliederlisten, Stammtisch in Oberhausen gestern und ansonsten erste Vorbereitung für den LPT, denn heute Abend gehen die Einladungen noch raus. Alles klar, vielen Dank. Stahlraben. Ja, immer noch nicht so sonderlich viel. Einen Stammtisch habe ich mal wieder besucht. Das Metallbauteil für die Außenwerbung LGS habe ich abgeholt. Das muss noch montiert werden. Ein bisschen Tickets. Ich lese mal alles mit. Ich verfolge das auch mit. Es ist nicht so, dass ich aus der Welt bin. Und wenn ich gebraucht bin, dann sage ich auch was dazu. Aber im Moment kriegt ihr das ja auch super so hin. Alles klar. Vielen Dank. Ich habe ein bisschen Request-Tracker-Tickets geschoben und bearbeitet und so weiter. War dann mit dem KFS der Piratenfraktion unterwegs bei ein paar Terminen. Habe mich mit um die Einladung für den LPT gekümmert. War bei der Lesung gegen Überwachung. Habe die Einladung für ein Planungstreffen fürs U30-Treffen vorbereitet. Also es soll ein Planungsmammel geben. Dafür habe ich eine E-Mail-Einladung vorbereitet. Die sollte eigentlich schon längst raus sein. Da habe ich aber noch technische Probleme, die ich noch beheben muss. Dann geht die auch raus. Dann war ich bei unseren Kommunalstammtischen und ich war auch noch kurz bei der Vorstandssprechstunde. Gut, dann Ralf, Berichte Statistik. Ach nee, Entschuldigung, nicht Ralf. Bernd, Berichte Statistik. Ja, was? Soll das verlesen werden oder nicht? Da bin ich gerade überfragt. Verlesen war normalerweise nicht, das kann sich jeder einsehen. Alles klar. Dann gibt es irgendwelche Termine. Ja, wir haben da so ein BPC kommend. Sonst noch was? Ich finde, wir sollten explizit darauf hinweisen, dass unsere Landtagsfraktion im Landtag NRW derzeit Termine wahrnimmt, um sich selbst vor Ort zu präsentieren und dass diese Idee sehr, sehr toll ist und sie aber Unterstützung von vor Ort ansässigen Piraten nicht nötig hat, aber es wäre toll, wenn das der Fall wäre. Heute in Münster war das echt klasse. Wir hatten Zulauf und wir hatten Interessierte vor Ort und die Presse war da. Das ist ein tolles Ding. Kann ich nur unterstützen. Ich hätte die Informationen aber gerne unter den Infos der Fraktion. Da wird es gerade schon eingetragen und der Grumpy meldet sich ganz fleißig. Ja, ich dachte, da ja bei Terminen so gut wie nichts mehr ansteht und im nächsten Punkt, da steht Infos der Fraktion, dachte ich mir, ich hüpfe schon mal hoch und melde mich. Ist das okay? Von mir aus gerne. Wenn sonst niemand mehr einen Termin hat, würde ich dann zu den Infos der Fraktion springen. Bitteschön, Grumpy. Danke, Wuppajojo. Münster im Übrigen, also Wastel hat ja heute auf jeden, also das Purple Heart verdient. Ich weiß nicht, ob es jetzt beim Wäscheaufhängen oder beim Infostand mitbegleiten der Fraktion war, also mit unserem Fraktion vor Ort Mobil heute in Münster. Ich habe die anderen Termine jetzt gerade nicht parat und nicht im Kopf. Ich weiß gerade nur, dass es halt diese Woche noch in Hagen ist am Freitag. Ich bitte um Verzeihung. Genau, der Punkt mit der Planung, was unser Fraktion vor Ort Mobil betrifft, werden wir das sukzessive weiter ausbauen, dass wir, ich hatte das schon gestern in einer kleinen Runde gesagt, dass wir erstmal die Kommunen bereisen und auch immer versuchen, eine Woche vorher zu informieren, die Leute, die vor Ort sind, die Stammtische, wie auch immer, wo wir noch relativ gut stehen und dann sukzessive die Kommunen und Gemeinden raussuchen, wo wir, jetzt bin ich ganz offen und ehrlich, als Piraten scheiße dastehen. Der Masch deutete gerade an oder erwähnte gerade, er plant einen Infostand in Mülheim. Ich glaube, es geistert der Termin 5.3. durch die Gegend. Ich weiß jetzt gerade, das habe ich gerade eben erfahren. Ich werde mal schauen, ob man da nicht ein Konzept machen kann, dass wir das miteinander verbinden. Infostand an einem Tag mit dann vielleicht sogar dem Fraktionsmobil und dass man dann sozusagen zu einem frischen Themenstammtisch einlädt, am gleichen Abend noch an einer der üblichen Lokalitäten in irgendeiner Kommune mit Anwesenheit von mindestens einem MDL. Heavy Clapping. Ja, vielleicht dann aber auch mit Anwesenheit eines LAFO-Mitglieds. Dies nur, was diese Geschichte angeht. Inhaltlich haben wir natürlich auch bei uns ein bisschen, der BPT sitzt im Nacken. Alle bereiten sich darauf vor. Wir haben ja regulär eigentlich morgen unseren Antragsfreitag. Den werden wir natürlich verschieben müssen, weil fast alle auf dem Weg zum BPT sind. Also dass wir die Anträge mühsamst kommenden Dienstag für die Landtagsfraktion dann durchkauen müssen, was etwas mehr Zeit verschlingt als sonst. Was die Themen angeht, wir wissen gerade uns nicht genau zu erklären, warum, aber gefühlt seit 1-2 Monaten nimmt die Pressewahrnehmung wieder deutlich zu. Die Anzahl der Artikel über dpa und andere Medien. Es ist ein bisschen, ich möchte fast sagen, also mir persönlich, aus meiner Sicht ist es ein bisschen unheimlich. Nichtsdestotrotz, digitale Revolution bleibt in unserem Hauptthemenbereich und alles, was wir machen, selbst das BGE, als wo wir jetzt die Themenwoche haben, ist der Aufhänger tatsächlich die digitale Revolution. Und da möchte ich darauf hinweisen, Thema Termine, Am 1.3. veranstaltet die Fraktion in der Villa Horion, ich werde das auch gleich selber eintragen, eine Podiumsdiskussion zum Thema BGE. Und da würden wir uns freuen. Jeder, der vorbeikommen möchte, muss sich anmelden. Das ist leider der Fall. Ich werde auch gleich die Kontaktadresse reinschreiben. Das ist bge@piratenfraktion-nrw.de. Und diese Themenwoche seitens der Partei und des Landesverbandes wollen wir halt bestmöglich versuchen mit zu bespielen. Und dann geht es ja dann für uns auch schon in die heiße Phase mit den Anträgen, die wir aber halt noch bis Freitag bzw. Dienstag halt erstmal sammeln werden. Wenn es noch Nachfragen gibt, zukünftig und auch weiterhin, ich werde zusehen, ich glaube heute ist der zweite Donnerstag, einmal im Monat, am zweiten Donnerstag wird es Grumpy's Hour geben, Grumpy's Stunde, und da stehe ich euch dann vor einer jeden Vorstandssitzung des Landesverbandes NRW gerne zur Verfügung, denn ich glaube, wir brauchen das mehr denn je, die gemeinsame Kommunikation. Ich danke euch. Ja, herzlichen Dank, Grumpy. Danke auch an Masch, der gerade noch die neuen Termine für das Car-Office reingeschrieben hat. Ich möchte sie hier einmal kurz verlesen. Das ist morgen, Freitag, der 19.02. in Hagen von 11 bis 14.30 Uhr. Und Standort bitte auch dazu. Danke. Der Standort ist der Adolf-Nassau-Platz in Hagen. Und der darauffolgende Termin ist der kommende Dienstag, der 23.02.2016 in Witten am Berliner Platz von 10 Uhr bis 13.30 Uhr. Ja, dann nochmal einen ganz herzlichen Dank an Grumpy für den Bericht aus der Fraktion. Gibt es dazu noch Fragen aus dem Zuhörerraum? Ich hätte eine Frage. Oder aus dem Vorstand. Ja, bitte. Ja, vielen Dank, Grumpy, für den Bericht auch. Kannst du vielleicht noch mal erläutern, wie interessierte KVs, VKVs oder OVs oder was auch immer jetzt in den Genuss kommen können dieses Fraktionsmobils? Sekunde, ich muss mal gerade was als Kommentar abspeichern, da ich ärgerlicherweise keine Schreibberechtigung habe. Ich packe mal gerade was in den Pad-Chat mit dem genauen Termin der Podiumsdiskussion, dann beantworte ich sofort die Frage. Ja, ja, lass dir Zeit. Nee, die Zeit, nee, lass. Die Planung, wie gesagt, natürlich mit der Meldung nach dem Motto, wir hätten gerne die Fraktion auch mal vor Ort mit dem Mobil für tagsüber. Würde ich vorschlagen, man schickt eine E-Mail an die Fraktion, in dem Fall an die zuständige Person, das macht die Tina, tina.groß@piratenfraktion-nrw.de. Und wir werden dann schauen, inwieweit wir das zeitlich mit reinkriegen. Wir wollen auf jeden Fall ja noch mehr als 100 Termine in diesem Jahr ansetzen dafür. Ja, richtig gehört, mehr als 100 Termine in diesem Jahr. Und zum Teil halt auch sogar da, wo nicht so viel los ist, also auch in der sitzungsfreien Zeit, sofern wir es schaffen, Abgeordnete in Sitzungswochen zu organisieren. Das ist immer mit das Schwierigste. Im Augenblick ist Sitzungswoche. Toso hatte heute zum Glück keinen konkreten Termin, deswegen konnte er halt mit dem Münster sein, als Beispiel. Das ist sehr, sehr schwierig zu koordinieren und zu organisieren. Das heißt, wenn eure Wünsche kommen, wie sie auch heute gerade eben schon mal an mich angetragen worden sind, nach dem Motto 1. Mai. Es gibt so bestimmte Standardtermine, da haben wir dann, wie soll ich sagen, so ein bisschen andere Kriterien, wo wir halt sagen, da wo die 1. Mai Zentralkundgebung ist im Land NRW, dann versuchen wir halt da entsprechend die Genehmigung zu bekommen. Das ist alles ein bisschen schwieriger. Denn die Kommunen sind diejenigen, an denen das Prinzip hängt. Wir müssen im Vorfeld mühseligst in Kleinstarbeit, wir kennen das, oder einige von uns kennen das von früher, die Standgenehmigung organisieren. Ohne die Standgenehmigung mit einem Kfz und Hänger ist es halt schier unmöglich. Und das gestaltet sich gerade in der Anfangsphase, obwohl wir einen Subunternehmer dafür engagiert haben, doch deutlich schwieriger, als wir erhofft hatten. Kriegen das aber, denke ich mir mal, im Laufe der nächsten 2 Monate ein bisschen besser in den Griff. Bis dahin, wie gesagt, zuerst nehmen wir die Kreise dran, ganz gezielt, wo wir eh wissen, da sind Leute, da sind auch Piraten vor Ort, und werden uns dann langsam steigern, auch ganz gezielt mal in die Kreise zu fahren und in die Kommunen zu fahren, wo wir, und jetzt bin ich wieder ganz ehrlich, richtig scheiße dastehen. Wie zum Beispiel Mülheim. Mir fällt da im Übrigen prozentual noch was anderes ein, nämlich Gelsenkirchen. Und ich hoffe auf den Vorstand. Ich kann das hier jetzt auch nochmal erwähnen. Ich hatte da mal per Mail eine Anfrage hingeschickt. Was wir brauchen als Fraktion, sind datenschutztechnisch die Zahlen der Mitglieder, grob der zahlenden Mitglieder, der aktiven Mitglieder, wie immer wir das ab- und ermessen wollen, um das selber in diese Berechnung mit einfließen zu lassen, wo wir Leute hinschicken. Danke, Grumpy. Darf ich dazwischen, Jojo? Von mir aus gerne. Ansonsten würde ich Sokratos fragen wollen, ob er vielleicht dazu direkt was sagen mag, weil das geht auch um Mitgliederverwaltung. Aber mach's zuerst. Ja, der Grumpy hat also gerade gesagt, dass die Piratenfraktion ein Unternehmen ist, welches Subunternehmen beschäftigt. Aber das wollte ich eigentlich gar nicht gesagt haben. Grumpy, mir ist von verschiedener Seite gesagt worden, oder die Beschwerde ist geführt worden, dass die Kommunikation der Piratenfraktion hinsichtlich CarOffice verbesserungsfähig oder würdig sei. Viele wissen gar nicht, wann, an welchem Tag das Mobil wo ist, sind dann zum Teil überrascht, hoch, das ist ja morgen in meiner Stadt oder das war gestern in meiner Stadt, viel schlimmer. Können wir irgendeinen Modus wie Wandi finden, wo wir das besser in die Breite kommunizieren können, mehr als über die Fraktionsseite hinaus. Zum Beispiel, indem du jemand früh genug in Kenntnis setzt und wir das noch über die NRWML, über die jeweils lokalen Mailinglisten und so weiter kommunizieren. Danke. Erst Fragen sammeln oder soll ich konkret antworten dann direkt? Von mir aus, wenn du magst, darfst du direkt antworten. Scheint sich niemand drum zu reißen. Ach, lass doch einmal sammeln ein bisschen hier, oder nicht? Von mir ist auch so. Ich hätte noch eine Frage, und zwar eine Frage zu deinem Bericht, was sich jetzt nicht aufs CarOffice bezieht, und zwar Villa Horium, wo ist das? In welcher Stadt? Einfach damit wir es in den Terminen drinstehen haben. Düsseldorf. Moin zusammen. Alles klar, herzlichen Dank. Ja, gibt es noch Fragen? Das ist direkt am Apollo oder an der Brücke gegenüber vom Landtag. Also ich würde ganz gern explizit auch den Zuhörerraum befragen, ob die zu der Idee der Fraktion, mit dem Mobil unterwegs zu sein, auch irgendwas beizutragen haben. Sei es positiv oder negativ. Ob sie irgendwie Erfahrungen schon gesammelt haben oder ob sie Hinweise liefern wollen, wo man auf jeden Fall hin muss oder wo man auf gar keinen Fall hin sollte oder irgendwie sowas. Gibt es da auch aus dem Zuschauerraum irgendwelche Hinweise vielleicht? Schade, das scheint nicht der Fall zu sein. Grumpy, dann beantworte doch gerne die Fragen, die gestellt worden sind. Okay. Also, in Kürze nochmal ergänzend zu, übrigens, hallo Paki, zu Wuppa-Jojos Frage. Die Podiumsdiskussion, genau, in Düsseldorf, in der Villa Horion, nicht Horium, ist aber gar nicht schlimm. Anmeldung ist halt notwendig, und die Person, die netterweise den Pet-Chat gerade vollgeknallt hat mit einem Beitrag, ich weiß jetzt nicht, ob das eine Mail ist oder... Ich hätte vielleicht den Link zu der entsprechenden Seite dann noch posten können. Zur BGE-Diskussion, das ist, glaube ich, geklärt. Die Kritik von Masch, die auch an ihn herangetragen worden war, ja, das ist mir sogar selber auch alles bewusst. Wir sind auch gerade dabei, dann noch einen Modus operandi zu finden. Wir hoffen auch sozusagen ein bisschen auf den LV selbst. Denn neben den handelsüblichen Kommunikationswegen, wie Wiki, was wir in der Hinsicht immer noch nicht vernünftig bespielen, die Trennung zwischen Fraktion und Partei muss ja gegeben sein, dass wir das sozusagen selber natürlich dann weiterleiten könnten. Wir könnten das an das Presseteam NRW des Landesverbandes weiterleiten. Wir könnten das zufälligerweise automatisiert auch direkt in die NRW-Info weiterleiten, vielleicht nicht in die Diskussions-NRW-ML, Da gibt es mehrere Ansätze. Da würde ich mich sehr freuen, wenn der Landesverband der Fraktionen einen Vorschlag machen würde, wo die Fraktion entsprechend diese Informationen hin weiterleiten kann. Ja, dazu würde ich dann jetzt auch nochmal die Frage in den Zuschauerraum, beziehungsweise Zuhörerraum stellen. Gibt es Leute, die Ideen haben, was wäre sinnvoll? Gibt es da jemanden, der dazu einen Wortbeitrag hat? Oder ja, was zum Beispiel? Time Codex, bitteschön. Einfach eine Terminübersicht an uns von der Landespresse schicken. Dann werden wir das veröffentlichen. Wir haben einen Beitrag zu dem Mobil auch schon gebracht. Und generell hätten wir gern auch mal einen Beitrag so ganz allgemein, was das so bedeutet, wie das so gemeint ist. Das würden wir dann auf der Bundesseite featuren. Ich hätte da noch direkt eine Rückfrage, so die Überlegung, so ein paar Videos dazu mal zu produzieren von Seiten der Fraktion, wie das mit dem K-Office ist. Und ich glaube, da gibt's ja auch ein KV, wo wir so Ratsmitglieder haben, die haben ja selber auch so einen Bus, ne? Das stimmt, ja. Das ist, glaube ich, Cast, ne? Ich glaube ja. Also Videos nehmen wir sofort, da hatten wir, glaube ich, auch mal drüber gesprochen. Also ich würde ganz gerne auch dazu was sagen. Ich finde es erstmal eine geniale Idee der Fraktion, diese Politik so im Allgemeinen einfach mal vor Ort zu tragen, quasi aus der Hohlschuld eine Bringschuld zu machen. Das ist, glaube ich, genau das Ding, was uns Piraten ausmacht. Wir sollten halt nicht darauf warten, dass man sich für Politik interessiert, sondern wir sollten darauf hinweisen, was Politik so macht. Und ich war halt heute bei dem Mobil der Fraktion vor Ort in Münster dabei und habe halt geguckt, wie das so ankam. Und natürlich gab es erstmal so diesen Hingucker, dass da halt was ist von den Leuten, die vorbeilaufen. Und ich fand es ein bisschen schade, dass gerade heute in Münster halt keine Übertragung stattfinden konnte von einer Fraktionssitzung oder von einer Diskussion im Landtag, sondern es halt nur Konserve abgespielt werden konnte. Die Idee ist eigentlich genau die richtige, dass man halt diese Sache, mit der man irgendwo mal ein Kreuzchen gemacht hat, für 5 oder 4 Jahre präsentiert bekommt. Und das ist einzigartig und das sollten wir unbedingt massiv weitertreiben, dass nämlich halt diese Politik auch präsentiert wird und nicht zwar und nicht nur irgendwie über irgendwelche eingefleischten und eingefressenen Medien und irgendwelche Kanäle, die irgendwie seit Jahrhunderten bestehen, sondern einfach direkter. Und von daher Chapeau an die Fraktion, dass die sowas halt jetzt umgesetzt haben. Finde ich klasse. Ja, der hat sich gemeldet. Wenn der was mit seinem Mikro ausmacht. Ich versuch's, Moment. Es geht nicht. Ich mache mich stumm, irgendwie. Okay, tatsächlich ist es so, wir alle lernen aus unseren Fehlern. Wir versuchen es zumindest. Eigentlich hatten wir so etwas schon viel früher vorgehabt. Wir hatten so etwas mal grob angeplant gehabt. Allerdings war zu dem Zeitpunkt vielleicht der Leidensdruck noch nicht groß genug. Da hat die Fraktion mich eingeschlossen, das Thema und die Möglichkeit noch so nicht wahrgenommen gehabt. Jetzt haben wir es halt beschlossen und wir haben auch ein bisschen, sage ich mal, wie Piraten das gerne machen, übers Knie gebrochen gestartet. Wir haben also vor der Karnevalskurzpause im Land die Maschine schon mal rumfahren lassen und dabei halt erste Erfahrungen gesammelt. Und jetzt können wir eigentlich nur bis Ende des Jahres allein mit der Menge an angesetzten Terminen zusehen, dass wir das halt so gut durchziehen können, wie es halt geht, und versuchen, das bestimmt zu verbessern. Wastel war, also Wastels Aussage jetzt gerade eben war vielleicht die einer einzelnen Person. Mir ist es halt auch wichtig, dass die Leute kritisch sich dem Wagen nähern können und uns auch gerne verbal auf die Mütze geben. Also bitte nur verbal. Aber das ist halt, da gebe ich Wastel auch voll und ganz recht, das ist die Möglichkeit tatsächlich überall im Land halt mal nebenbei aufschlagen zu können. Auch gerade in den Regionen, wo wir halt schlecht vertreten sind. Von daher auch weiterhin für Infos, Tipps, Hinweise, was und wo wir da verbessern können, bin ich gerne dankbar. Ja, dazu kann ich ergänzen, ich habe ja reingeschrieben, ich war auch mal K-Office unterwegs. Ich war jetzt insgesamt 3-mal schon im K-Office unterwegs und werde es auch noch in Zukunft weiter damit unterwegs sein. Und wie Grumpy schon sagte, das ist eine absolut gute Möglichkeit und wie auch Wastel schon sagte, man kommt ins Gespräch und manchmal war es auch so, dass die Leute gefragt haben, ja, was ist denn das hier, warum steht ihr hier? Und dann habe ich den Leuten gesagt, ja, wir sind im Landtag vertreten, aber der Landtag ist ein paar Kilometer weit weg, das ist in Düsseldorf, aber wir wollen Politik für euch machen, für euch Bürger. Also müssen wir doch mal mit euch reden. Und deswegen stehen wir hier. Und das kam sehr, sehr positiv an. Also unbedingt weitermachen. Einen kurzen Nachtrag, wenn ich noch mal ganz kurz reingrätschen darf, Wastel, weil du ja sagtest, es wäre halt sehr schade gewesen wegen der heute nur aus der Konserve-Geschichte. Wir haben da ein kleines Problem. Dienstags klassisch. Wir haben jetzt ja schon unsere Fraktionssitzung darauf umgestrickt, dass wir immer schauen und suchen wollen. Erstens, wenn dienstags der Wagen irgendwo steht, was ist das lokale Thema, was ist das lokale Problem? Vergangenen Dienstag war es Wuppertal. Das klappt dann natürlich nur bei Fraktionssitzungen. Und die anderen Tage, wir schaffen es auch nicht immer wieder zum Beispiel live aus Sitzungen zu schalten. Also das heißt Landtagsstreaming, eine reguläre Anhörung, wenn man sie nicht komplett verfolgt. Damit würden wir wahrscheinlich sogar tatsächlich eher die Menschen am Infostand vergraulen, wenn wir aus einem Original-Livestream eine Anhörung, die bei so einer Klamotte halt rübersenden. Es mag sein, dass es Leute gibt, die das live dann dort interessiert, aber ich glaube, der größte Teil wäre dann eher abgeschreckt. Deswegen wollen wir zusätzlich dann lieber mehr Dinge aus der Konserve vorbereiten, die vielleicht dann noch einen aktuelleren Bezug haben. Auch das ist genau aus diesem Grund noch zusätzlich in der Vorbereitung. Grumpy, da könnte man doch so eine Dose aufstellen und wer einen Euro reinwirft, kann sich entscheiden, was er guckt. Nein, das war ein Scherz. Habt ihr schon, ich war mir gerade einen Kaffee holen, über die Anregung von Korax gesprochen, das Piratenfraktionsmobil nach Lampertheim mitzunehmen? Nein, da wurde noch genau, nicht gesprochen, Grumpy. Genau jetzt war gerade irgendwie, wohin, nach Lampertheim? Genau, zum BPT. Nee, ist tatsächlich sicherheitshalber wegen der heißen Wahlkampfphase, möchte ich mal sagen, tatsächlich sollten wir das nicht tun. Ich formuliere das jetzt mal so vorsichtig. Ich bin der zeichnende parlamentarische Geschäftsführer, der persönlich finanziell in der Haftung steht. Wenn ich das so in den Raum stelle, möchte ich eins noch hinzufügen. Ich lasse dann auch nicht mit mir diskutieren. Okay, also Lampertheim ist in einem der 3 von Wahlen Betroffenen. Also ist entweder Hessen oder Bavü oder RLP. Das ist Hessen. Okay, Frage beantwortet. Danke, Grumpy. Alles klar. Gibt es ansonsten noch Fragen oder Anregungen zum Bericht der Fraktion? Asokratos. Ich möchte nur eben gerade den Grumpy irgendwie so ein bisschen unterstützen. Es kann nicht sein, dass Steuergelder aus NRW für die Landtagsfraktion der Piraten NRW für einen Wahlkampf der Piraten in Baden-Württemberg gebraucht werden. Das funktioniert nicht. Das ist nicht zulässig. Gut, aber wir haben... Machst du aus, Wastel? Wir haben jetzt über die Anregung von Korax gesprochen. Danke. Okay, Sokratos, du wolltest noch was sagen? Ich will nicht, aber ich muss bestimmt, ne? Man hatte das vorhin erwähnt, von wegen Statistikdaten. Grumpy, ich habe dir bereits eine Mail geschickt. Das ist die Mail, die ich immer zum ersten des Monats an den Vorstand weiterleite, damit das in die Webseite eingebaut wird. Ich weiß, dass Bucky bereits daran arbeitet, dort ein extra Statistikfenster zu machen, wo diese Daten, die du jetzt auch bekommen hast, öffentlich dargestellt werden. Guck mal rein, ob dir das reicht. Wenn nicht, dann musst du mir das nochmal sagen. Dankeschön, reicht mir schon. Danke. Die kannst du dann übrigens dann demnächst jeden ersten des Monats oder sagen wir mal jeden fünften des Monats auf der Vorstandsseite sehen. Wie soll ich denn den Punkt nennen, Ralf? Statistiken? Wäre ganz gut, ne? Dann können, okay. Dann können da ja auch die Zahlen von den VKVs rein für ein Budget. Ja. Würde ich aber parallel trotzdem noch ins Wiki stellen. Da seid ihr die Wiki-Gärtner, ich kenne mich da nicht so aus. Ich guck mal, ich leg da noch eine Seite zu an. Ich möchte mich nochmal bedanken, weil dann kann ich nämlich mein anderes Experiment dann endlich mal ausprobieren. Ich möchte nämlich Heatmaps erzeugen, auch wenn das die Menschen lieben, Visualisierung. Alles klar. Wenn es dann ansonsten keine Fragen oder Anregungen mehr zum Bericht von Grumpy stellvertretend für die Fraktion gibt, dann nochmal ein ganz herzliches Dankeschön an Grumpy, der sich heute einiges an Zeit auch genommen hat, aber die Zeit haben wir heute, denn bevor wir dann zu den Anträgen an den Landesvorstand kommen, habe ich gesehen, dass Pucky da ist. Pucky, magst du uns deinen Bericht vorstellen? Jo. Ja, nachdem ich den gesamten Freitag damit verbracht habe, irgendwie mit dem Brax zusammen und der Moni und noch ein paar anderen Leuten noch den großen LPT-Antrag zusammen zu schustern, habe irgendwie gefühlte 30 Leute angerufen, ob sie noch was beisteuern wollen, bin ich dann am Wochenende ein bisschen in Untätigkeit gefallen und habe erst am Dienstag, am 8., dann, am 9. war es, nicht am 8., Entschuldigung, diese Lesung gegen Überwachung gemacht. Die war auch sehr gut besucht, auch von Nicht-Piraten, Freie Software Foundation war da und noch diverse andere Leute aus Duisburg, Krefeld und so kamen uns besuchen. Es war sehr kurzweilig, es war sehr unterhaltsam, es war auch sehr lustig, wir haben viel gelacht. Frank Herrmann hat CDU-Anträge aus dem Landtag vorgelesen über Überwachung und mehr Sicherheit und Markus Komper hat aus seinem noch zu veröffentlichten Buch vorgelesen. Das war insgesamt sehr rund und ging, glaube ich, bis 11 Uhr oder so. Dann habe ich diverse PMs verschickt mit dem Presseteam zusammen. Ich war auf der Pirate Security Conference in München, die ich auch mit eröffnet habe und auch wo ich auch ein Panel moderiert habe, die sehr großen Zuspruch in den Medien hatte. Wir hatten, glaube ich, insgesamt 3 oder 4 Heise-Artikel. Dann war ich am Samstag, direkt nach der Fahrt aus München zurück, auf der Demo gegen diesen Kongress in Düsseldorf und am Sonntag, den 14., auf der Landesmitgliederversammlung der Jungen Europäischen Föderalisten, wo ich eine kleine Rede gehalten habe, die auch sehr ganz gut ankam. Ja, ÖA-Sitzung, noch eine PM, Jahresempfang Einstein-Ribiff, das ist ein Integrationsverein hier in Düsseldorf, türkischer, wo ich so ein bisschen Socializing, aber auch Netzwerken gemacht habe, für die lokale Flüchtlings- und Integrationsarbeit, war aber auch ganz interessant, weil da diverse Landesinitiativen zu Besuch waren. Und ansonsten das übliche tägliche Tageswerk mit Journalisten, Tickets, LPT-Einladungen haben wir fertig gemacht, TO, im DSB haben wir noch ein bisschen was gefrickelt, da habe ich nächste Woche einen Termin mit Ralf und Timmy. Ja, das war's im Prinzip. Fragen? Okay. Wie ich sehe, gibt es anscheinend dazu keine Fragen. Es sei denn, der Landesvorstand hat noch Fragen an Pucky. Du machst deine erste Sitzungsleitung, Jojo. Ja, ich mache weiter meine erste Sitzungsleitung. Ich bin noch nicht ganz so gut drin. Klopfer vor. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Ja, tut immer weh. Ich sage jetzt nichts. Ja. Genau. Dann würde ich zu den Anträgen an den Landesvorstand kommen. Der erste und einzige Antrag für heute ist vom Typ Sonstiges, Ticketnummer 179074. 5. Aussetzen der Mahnläufe auf unbestimmte Zeit. Vom 8.2.2016. Antragsteller ist der Ralf und ich habe gehört, der Ralf soll hier sein heute. Ralf, magst du den Antrag vorstellen? Ja, zufällig bin ich heute da. Wir hätten ihn auch schon lange im Umlauf durch, aber ich wollte den ganz gerne öffentlich in der Sitzung haben. Es dreht sich also um das Mahnwesen und um Unstimmigkeiten, die jetzt in der letzten Zeit aufgetaucht sind. Also das Mahnwesen 2015 lief eigentlich sehr gut. Da funktionierte auch alles mit den Abständen soweit. Die Leute konnten arbeiten. Vieles war bei mir. Es ging zeitlich sauber durch. Die Nacharbeiten nach 2015, wie Streichung von Mitgliedern und Ähnliches, ja, da ist leider keiner mehr zugekommen, weil dann gingen schon die ersten neuen Mahnungen raus. Dann gab es auch noch aufgrund einer Datums, ja, eines Konvertierfehlers, drücken wir es mal so aus, irgendwie wertet die MS-SQL-Datenbank ein Datum anders aus, als es eingegeben worden ist. Man versuchte also das Mahndatum auf den 1.4. zu setzen, was dann bewirkt hat, das war der 4.1. und dann ging die nächste Mahnung 35 Tage später am 8.2. raus. Hat uns ein paar Mitglieder gekostet, aufgeregt haben sich tatsächlich wirklich nur 2 und die sind auch geblieben. Manche haben aber praktisch auf dieses Schreiben dann auch geantwortet, damit dass sie austreten, Beiträge wohl noch bezahlt haben. Mittlerweile sind ca. 220 Mitglieder, die Ratenzahlung hatten oder an den LV, an KVs bezahlt haben, auch eingebucht, sieht man an der Anzahl der stimmberechtigten Mitglieder, die gestiegen ist. Die Problematik, die wir hatten vom Mahnlauf 2015 zum Übergang 2016, dass sehr viele Leute wieder gemahnt worden sind, die schon Ratenzahlung hatten. Ich hatte es in der letzten Sprechstunde auch schon angesprochen. Es gibt keine Möglichkeit im Einzelfall von meiner Seite aus da zu sagen, nee, der soll jetzt nicht mehr gemahnt werden, weil der hat mit mir geredet. Leute, die gesagt haben, ja, im Moment habe ich kein Geld, ich bezahle im Februar. Leute, die gesagt haben, ich bezahle bar auf dem BPT oder ich bezahle bar auf dem nächsten LPT. Ich habe schon bezahlt an den KV und so weiter und so fort. Die konnte ich alle nicht aussetzen. Die haben auch mehrfach Mahnung gekriegt, was mich unendlich viel Zeit gekostet hat, weil die mich natürlich alle angeschrieben, ja, aber wir haben doch schon gesprochen und du hast doch gesagt, ich kann mal Ratenzahlung machen, alles. Es sind im Moment noch so circa 40 über, die in Raten bezahlen. Der Rest ist mittlerweile dann auch soweit durch jetzt bis Ende Februar. Die Problematik ist, der nächste Mahnlauf würde jetzt tatsächlich zum 1. April, wie wir es beschlossen haben, dass die bis zum 1.4. ausgesetzt werden, wieder stattfinden. Das ist unmittelbar nach dem LPT. Es wird wahrscheinlich zwischen dem 20. und dem tatsächlichen Mahndatum wieder keiner dazu kommen, Barzahler oder Überweisungen, die unmittelbar vor dem LPT und Ähnliches eintreffen, dies alles einzuarbeiten. Das heißt, es würde wieder zu Unstimmigkeiten, Unmut und Ähnliches kommen. Ich habe das mit den Vorstandskollegen auch schon so mal ein bisschen angesprochen. Und darum der Antrag, die Mahnungen eben erstmal auf unbestimmte Zeit auszusetzen, bis da alles geregelt ist, bis alle Verbuchungen stattgefunden haben, bis alle Streichungen stattgefunden haben, dass man dann gegebenenfalls in der zweiten Jahreshälfte dann wieder in das zentrale Mahnwesen einsteigen kann. Alles klar. Vielen Dank, Ralf. Dann habe ich eine Wortmeldung von Wastel. Ja, vielen Dank. Jojo, ich habe natürlich den Antrag von dem Ralf gelesen, der ist ja auch bei uns im Ticketsystem und bei uns im Ticketsystem habe ich ja auch schon dafür gestimmt und ich habe erstmal nur als Kommentar dabei geschrieben, wie ich es mir wünschen würde und tatsächlich würde ich das ganz gerne heute auch als weitergehenden Antrag formulieren möchten. Und zwar würde ich ganz gern zukünftig, auch wenn im Bundesverwaltungsteam die Dienstleistung als genau diese gesehen wird, würde ich ganz gern halt diese periodisch durchgeführten Maßnahmen als Mahnläufen nicht gern im Landesverband sehen, sondern ich würde ganz gern aufgrund unserer Initiative hin diesen Mahnlauf anstoßen lassen wollen. Und nicht nur, weil wir am Mahnlaufsystem teilhaben, ständig oder periodisch an diesem Mahnwesen teilhaben. Das ist jetzt schlecht formuliert gewesen, ne? Habt ihr verstanden, was ich meinte? Nicht richtig. Darf ich? Ich glaube, ich hatte Wastel so verstanden, dass er die durchgeführten Mahnläufe, also dass er die Durchführung der Mahnläufe nicht periodisch, nicht als ständige Maßnahme sieht, sondern eher, wenn wir anfragen beim Bund, dass die dann für uns das durchführen. Dann habe ich dich da richtig wiedergegeben? Lass es mich nochmal neu formulieren. Also der Ralf hat ja einen Antrag bei uns ins Ticketsystem gegeben und schreibt aufgrund der Umstimmigkeiten bei den Mahnläufen, insbesondere die Mahnungen der Mitglieder, möge der Landesvorstand beschließen, dass das zentrale Mahnwesen nicht mehr benutzt wird, einstweilen. Eine erneute Teilnahme wird gegebenenfalls erneut vom Landesvorstand beschlossen. Das ist ja der Antragstext, den der Ralf eingebracht hat mit dem Ticket. Und ich würde ganz gern das grundsätzliche Prozedere der Mahnläufe des Bundes nutzen wollen und es halt nicht aussetzen wollen, sondern ich möchte gerne aus diesem Opt-out ein Opt-in-Verfahren machen. Und ich würde sehr, sehr gerne, wenn das überhaupt möglich ist, aufgrund einer Aktion des Landesvorstands, also einer Opt-in-Option gegebenenfalls, würde ich ganz gern halt die Bundesverwaltung als Dienstleister nutzen wollen und auf Anfrage des Landesvorstands einen Mahnlauf durchführen lassen wollen und nicht an einem Mahnlaufsystem teilhaben wollen. Ist der Unterschied angekommen? Du meinst also, dass nicht alle 4 Wochen gemahnt wird, so wie es bis jetzt war, in verschiedenen Mahnstufen, sondern praktisch einmal gemahnt wird, dann eine Pause ist, bis wir wieder sagen, so, jetzt die zweite Erinnerung, jetzt die erste Mahnung, jetzt die zweite Mahnung. Ganz genau. Ich würde ganz gern halt die Initiative von uns ausgehen lassen wollen dazu. Das ist etwas problematisch, weil so wie ich das bis jetzt verstanden habe, läuft das so ab. Die Mitglieder haben ein Mahndatum, also ein Datum drinstehen und nach diesem Mahndatum wird entsprechend gemahnt. Das passiert automatisch. Deshalb ist es auch gar keinem aufgefallen, dass aufgrund der Datumskonvertierung dort nicht der 1. April drin stand, sondern der 4.1., woraufhin dann automatisch 35 Tage später der nächste Mahnlauf ausgelöst worden ist. Das heißt, da sitzt keiner, der auf den Knopf drückt und sagt, so heute mahnen wir, sondern das macht ein Skript automatisch. Und das anzupassen, da müsste man dann tatsächlich mit dem Sven und mit dem Piratensturm sprechen, wie aufwendig das wäre, extra für NRW zu machen. Da ist es wahrscheinlich einfacher, dass wir sagen, okay, wir setzen jetzt einmal aus. So, und dann haben wir tatsächlich diesen 28-Tage-Rhythmus, bis wir sagen, stopp. Also wenn es genau so wie von dir gerade eben beschrieben ist, dann würde ich tatsächlich davon abraten, jemals wieder an diesem Mahnlauf vom Bund teilhaben zu wollen. Weil das führt nur zu Verdruss seitens der Mitglieder und auch seitens der Buchhaltung und seitens dir im Landesvorstand. Ja gut, mein Verdruss war, dass ich eigentlich andere Sachen machen wollte und dadurch 10 Arbeitsstunden verloren habe. Wie gesagt, so war es beschrieben innerhalb der Anleitung, die wir uns ja alle durchgelesen haben, bevor wir es beschlossen haben, dass dieser Automatismus läuft, dass es tatsächlich ein Skript im Hintergrund, als Skript im Hintergrund abläuft, wusste ich nicht, aber so sehe ich das jetzt, weil die Sachen ja auch alle automatisch dann plötzlich gelaufen sind, obwohl wir eigentlich was anderes beschlossen hatten, aber vor Fehler ist keiner gefeilt. Deshalb will ich da noch nicht mal zu einzelne Person sagen, hätte man besser aufpassen müssen. Hätte ich zufällig reingeguckt in einen Datensatz, der gemahnt worden wäre, wäre mir vielleicht das Datum ins Auge gesprungen. Ich habe auch zufällig auch keinen gerade aufgehabt. Also alles kleine Feinheiten. Es hätte auffallen können, hat es aber nicht. Aber Katastrophen passieren aufgrund verschiedener Zufälle, die aufeinandertreffen. Wie gesagt, genauestens kann da der Sven und der Piratenschlumpf was zu sagen, wie das technisch im Hintergrund abläuft. Ich habe das so jetzt wiedergegeben, wie ich das verstanden habe. Ich möchte jetzt irgendwie abschließend oder vielleicht irgendwie zumindest vorläufig abschließend dazu sagen, dass wir uns als Partei gegründet haben, um Politik zu machen und nicht um regelmäßig Mitgliedsbeiträge einzuwerben. Von daher wäre ich allen Anwesenden sehr dankbar, wenn sie dafür wären, dass wir diese Mahnläufe irgendwie auf ein notwendiges Mindestmaß beschränken können. Vielen Dank. Alles klar. Vielen Dank, Fastel. Gibt es dazu noch Stimmen aus dem Zuhörerraum? Irgendwie ist der Sprechenraum heute so leer. Ich möchte darauf hinweisen, dass ich nicht beiße. Also, dass man auch gerne hochkommen kann, wenn man was dazu sagen möchte, auch wenn der Wupperjojo mal Sitzungsleitung hat. Okay. Ich würde gerne noch zwei Sachen dazu sagen. Genau, dann möchte der Bernd noch was dazu sagen. Bitteschön. Ja, also Wassel, ich kann die Argumente verstehen, die du da vorbringst. Das, was da passiert ist jetzt in dem Zusammenhang, ist ärgerlich, war möglicherweise auch vermeidbar. Aber das sind halt Fehler, die vorkommen und die passieren. Wir haben, oder der LAFO NRW hat in seiner langen, langen Geschichte auch genug Fehler gemacht. Jetzt ist mal beim BUFO passiert, das kommt vor, das ist menschlich und ich sehe nicht ein, dass wir jetzt den Stab über dem Verwaltungsteam des BUFO brechen. Ich glaube vielmehr, dass der Weg, das zu zentralisieren und damit auch zu professionalisieren, zumindest solche Prozesse, dass das klar der richtige Weg ist. Dass das jetzt schiefgegangen ist, das kann vorkommen. Wir ziehen ja jetzt auch die Konsequenz und setzen da erstmal aus, weil natürlich der Aufwand, der damit verursacht wird, unangenehm, unschön und ärgerlich ist. Das liegt aber auch, muss ich sagen, natürlich zum Teil auch an verhältnismäßig unentspannten Mitgliedern, weil wenn ich eine Mahnung kriege von Sachen, die ich bezahlt habe, dann tue ich den Papierkorb und rieche mich nicht darüber künstlich auf. Du hast sicherlich recht. Ja, wir wollen politisch arbeiten. Wir sind eine politische Partei, ganz klar. Dazu gehört aber genau, dass eben der Verwaltungskram, nämlich meinetwegen Einwerben von Mitgliedsbeiträgen, die nun mal notwendig sind, auch für diese politische Arbeit, dass das möglichst geräuschlos im Hintergrund abläuft. Ich selber bin froh und ich denke, da spreche ich auch im Namen unserer Verwaltungsleute, wenn halt solche Dinge zentralisiert im Bund ablaufen, genauso wie meinetwegen der zentrale Lastschrifteinzug. Dafür ist der Bund da, dafür gibt es ein verhältnismäßig großes Team, die sich auch immer mehr reinfuchsen und auch immer professioneller werden. Ich denke, man sollte denen dann auch die Chance geben, sich weiter zu verbessern, weiter zu professionalisieren und möglicherweise treffen wir im Jahr 2017, also Anfang 2017, auf ein noch weiter verbessertes Mahnwesen. Und ich sehe keinen Grund, dass man, ich werfe einfach mal das Datum in den Raum, möglicherweise Anfang 2017 oder auch Ende 2016 über das Thema Mahnlauf oder Mahnwesen beim Bund wieder unterhält. Gleichwohl unterstütze ich den Antrag vom Ralf für den jetzigen Zeitpunkt. Ich glaube nur, um das klar zu sagen, dass ein Rückführen des Mahnwesens in den Landesverband das falsche Zeichen und auch der falsche Weg ist. Okay, dann lass mich ganz kurz bitte eines klarstellen. Ich fange hinten bei dir an. Eine Rückführung des Mahnwesens in den Landesvorstand ist mein Antrag nicht, sondern lediglich der Anstoß dazu sollte vom Landesverband ausgehen. Dann hast du vorhin gesagt, dass die Zentralisierung des Finanzwesens Mitgliedersache halt irgendwie förderlich wäre, da gebe ich dir recht. Da muss ich ausnahmsweise mal Kollegen aus der Bundesverwaltung recht geben. Da hat der Landesverband NRW bisher zu wenig darauf hingewiesen, dass es zum Beispiel ein zentrales Beitragskonto gibt. Das sollten wir übrigens nachher auch nochmal irgendwie aufnehmen für die Einladung zum nächsten LPT. Abschließend, ich möchte niemandem vorgreifen, möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass es letztendlich laut Satzung Sache der niedersten Gliederung ist, die ausstehenden Beiträge einzufordern. Und ich finde, wir greifen da zumindest in Teilen den Untergliederungen vor und vergraulen Mitglieder unnötigerweise. Jojo, du bist dran. Jetzt hast du ihn verschreckt. Jetzt habe ich den Jojo verschreckt. Okay. Wo stehen wir im Protokoll? Dann springe ich eben so lange ein. Okay, Jojo ist wieder zurück. Okay, Jojo ist wieder da. Okay, du bist dran. Sorry, ich bin einmal rausgeflogen. Genau. Dann will ich jetzt zur Abstimmung kommen. Ich würde mal von oben abfragen. Masch. Ja, klar. Bevor wir Ja und Nein abfragen, worüber stimmen wir jetzt ab? Über den Ursprungsantrag von Ralf, weil ich weiß. Ja, wir haben uns eigentlich schon im Protokoll einzeln eingetragen. Sieht nach einstimmig aus. Ich gerne verlesen, geht auch. Was können wir überhaupt? Also, dann verlese ich einmal, dass der Antrag von Ralf einstimmig angenommen wurde mit den Stimmen von Wastel, Masch, Paki, Ralf, Jojo und Superconductor. Stahlrabe fehlt noch. Stahlrabe fehlt noch. Dann ist das noch nicht einstimmig, dann ist es jetzt einstimmig angenommen. Stahlrabe hat sich noch dahinter geschrieben. Danke für den Hinweis. Entschuldigung. Muss übersehen. Dann, so wie ich das sehe, keine Anträge mehr vorliegen. Gibt es noch die Umlaufzeit der letzten Landesvorstandssitzung? Nein, Finanzantrag. Nein, also Anträge gibt es nicht, aber ich sehe erst jetzt, dass im Pad unter Sonstiges mein Hinweis steht und nicht als sonstiger Antrag. Das muss ich mir auch selber ankreiden, dass ich das nicht vorher gesehen habe. Ich würde das ganz gerne als Antrag gesehen haben, was ich hier geschrieben habe. Okay. Vorstand? Ja, es ist kein Antrag, leider Gottes, Wastel. Gibt es noch weitere Wortmeldungen? Also, entschuldige mal, Masch, aber wenn ich doch an unsere Vorstandskö schreibe, ich beantrage, dass wir das und dann einen Link copy und pasten, dann ist das ein Antrag, oder nicht? Kann die Vakuum nicht sehen. Die kann nicht in die Vorstandskö gucken. Das muss dann in die Sitzungskommission schieben, dann nimmt die das mit drauf. Der ist auch in der Sitzungskommission. Ich hatte das jetzt nicht als formellen Antrag gesehen, aber ich kann euch einbasteln, wenn ihr wollt. Okay. Also wir halten fest, die Mail ist an die Sitzungskommission gegangen, die WAKO konnte den sehen und ich habe das halt nur ein bisschen sehr umgangssprachlich formuliert, dass das ein Antrag sein soll. Können wir das so festhalten? Das können wir gerne tun. Lass uns dann präzisieren, wohin du pasten möchtest. Also ich habe ja geschrieben, dass ich einen Beitrag der Piratenpartei Berlin gerne copy und pasten möchte. Und der Beitrag der Piratenpartei Berlin war die Unterstützung von Diem25, also dieser Varoufakis-Gesellschafter, wie immer man das auch nennen möchte. Und eigentlich hätte ich mir gewünscht, dass wir darüber ein bisschen diskutieren können, dass diese europäische Organisation, es ist ja keine Partei oder irgendwie sowas, sondern dass wir halt die Idee dahinter halt unterstützen wollen vielleicht. Und darüber kann man reden, darüber kann man diskutieren, man muss nicht beschließen, aber ich wollte halt auf jeden Fall diesen Diskussionspunkt mit diesem Antrag in die Sitzung einbringen. Sag mal, wäre das nicht was vielleicht für den LPT? Also sowas würde ich, wenn der Landesverband so etwas unterstützen will, gewählt oder nicht, ich fühle mich als Landesvorstand da nicht mit dem Mandat ausgestattet, so etwas zu unterstützen. Das möchte ich gerne die Basis machen lassen. Und dafür wäre der LPT vielleicht ein guter Ort, das auch zu diskutieren an irgendeiner Stelle. Kriegen wir das in die TO noch irgendwo unter? Also ich meine, das ist ja Sonstiges. Also das muss ja nicht in die Einladung oder was, aber das kann man da mal diskutieren. Also ich fände es gut, wenn wir das auf dem LPT diskutieren könnten. Das sollten wir auf jeden Fall dann irgendwie in die TO oder neben der TO auf jeden Fall mit für den LPT vorsehen, wie auch anderes. Ich stell das doch dann als sonstigen Antrag für den LPT. Die Antragsfrist ist ja nicht abgelaufen. Sonstiger Antrag für den LPT, dass man auf dem LPT politisch diskutiert. Wir haben Slots für politische Diskussionen, dazu gezählt das meiner Meinung nach auch. Nein, genau gezielt das, was er jetzt gerade hier als Antrag stellen möchte, als Antrag an den LPT stellen. Okay. Da ist der Herr Kramp noch im Sprechenraum. Ich würde da kurz auch noch was einwerfen wollen. Einigt euch. Grumpy oder Paki? Mach nee, du, Grumpy. Du bist Sitzungsleitung, Wuppa-Jojo. Dann Grumpy. Entschuldige, Paki. Vielen Dank, Wuppa. Jojo. Carpe diem, carpe noctem. Nutze die Nacht. Wir haben Zeit, in Anführungsstrichen. Ich finde es gut, wenn wir dies erstmal in aller Ruhe tatsächlich auf einem LPT diskutieren würden. Denn gerade die Grundsatzdiskussion, da gibt es Leute, das ist ja ganz links, und dann gibt es Leute, die sagen, nein, das ist nicht links, das ist Querfront, all dies. Glaubt mir, wir haben ganz andere Probleme innerhalb Nordrhein-Westfalens, aus meiner praktischen Sicht des Landtags heraus, dass wir uns dies jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt über einen kurzfristigen LAFO-Beschluss nicht so wirklich ans Bein tackern sollten, sondern dass wir vielleicht tatsächlich eher erstmal im Rahmen von Mailinglisten-Diskussionen und halt auch dem LPT erstmal halt ein Votum holen und sei es für ein Positionspapier, weil die Ideen dahinter, egal wie gut oder wie schlecht sie sind, ja, die gilt es halt erstmal auszudiskutieren. Vielen Dank. Ja, im Prinzip bin ich da ganz bei dir, Grumpy, zumal ich der Meinung bin, dass das für eine der höheren Ebenen, also wenn man das jetzt mal auf Bund oder Europa oder Internationales überträgt, sehr viel besser angesiedelt finde. Wir hatten im Vorstand der PPI die Diskussion darüber, ob wir das unterstützen sollten. Daraufhin hat sich der Bastian aus Brandenburg angeboten, zu der Beobachtung dahin zu fahren. Der wohnt in Potsdam und war da vor Ort. Wir sind aber in der letzten Vorstandssitzung, weil wir zu viel Organisatorisches hatten, nicht dazu gekommen, uns das anzuhören, was er zu sagen hatte. Wir werden das aber in 2 Wochen, also in 2 Wochen Dienstag, das wird dann der 1. März sein, uns seinen Bericht dazu anhören. Wir haben auch Kontakt aufgenommen mit dem Vorstand der PPEU. Und soweit ich weiß, wird es jetzt am... Moment, da muss ich jetzt kurz gucken. Es wird eine Veranstaltung geben der internationalen Koordination zum Thema wie heißt Wirtschaft geben. We need to talk economy. Oh, warte mal. Das war gestern, oder? Das war gestern? Okay. Auf jeden Fall wollten die das da auch nochmal diskutieren. Also das ist im Moment auf mehreren Ebenen in der Piratenpartei oder auch in mehreren europäischen Piratenparteien Thema, auch bei der niederländischen. Die wollten da wohl was hinschreiben. Soweit ich weiß, hat Masch sich auch mit Varoufakis per Mail ausgetauscht. Es gab einen ziemlich offenen Schlagabtausch zwischen Sven Giegold von den Grünen im Europaparlament und dem Varoufakis. Da gibt es einen offenen Brief, einen Briefverkehr, den Giegold auch auf seiner Seite veröffentlicht hat. Und das ist im Fluss, also diese Bewegung, die sich da gründet, die wird zu beobachten sein. Da sind linke Gruppen drin, da sind aber auch weniger linke Gruppen drin. Und ich halte das für eine sinnvolle Sache, das sowohl im Landes- als auch auf dem Bundesverband offen zu diskutieren und uns das anzugucken. Der Stern hat darüber einen Artikel geschrieben, da war mehr oder weniger so der Wortlaut, ist zwar alles unrealistisch, aber immerhin ein piratiger Ansatz, weil halt eben viel Mitbestimmung und auch Transparenz, also alles Ideen von uns von vor ein paar Jahren drin sind. Und ich stehe auf dem Standpunkt, wir müssen uns da jetzt nicht zwangsläufig sofort zu positionieren, sondern können das in einer offenen Diskussion erstmal wohlwollend beobachten. Alles klar, Dankeschön. Grumpy sitzt noch im Sprechenraum. Wolltest du noch darauf antworten? Nochmal ganz kurz im Nachgang, denn bevor wir uns über die Idee von Diem unterhalten, fände ich es viel wichtiger, dass wir uns über die Ideen von Birgitta Jónsdóttir unterhalten aus Island, denn das sind die Grundzüge, wie ich finde, aus der piratigen Sicht, wenn wir schon auf der internationalen Ebene sind, untergebrochen in einen Landesverband. Herr Vorsitzender hier aus NRW und noch woanders weltweit, wo ich sage, da sehe ich noch viel eher die piratigen Ansätze dort sinnvoller vertreten. Das würde ich fast eher unterstützen, auch auf einem LPT. Vielen Dank. Danke, Grumpy. Du sprichst mir aus der Seele. Dann wollte... Okay, Masch sagt nichts mehr. Dann gibt's da Masch noch hat Wort. Eben mal geflackert, weil er Packys Ausführungen unterstützen wollte. Grumpys Ausführungen kann ich bedingt unterstützen. Ich würde hier den dummen alten Spruch bringen wollen, das eine tun, ohne das andere zu lassen. Ja, vielleicht darf ich selber als derjenige, der diese Diskussion angestoßen hat, mit meinem dahingewischten Antrag auch noch was sagen. Ich finde es gut, dass wir das diskutieren. Die Entscheidung ist mir eigentlich weniger wichtig, sondern ich finde gut, dass wir hier auch mal wieder in einer Vorstandssitzung uns positionieren, was politische Position betrifft. Und ich meine wahrgenommen zu haben, dass es auch noch für die TO des nächsten LPTs sowas zu entscheiden gibt. Und das möchte ich vielleicht gleich auch noch angesprochen wissen. Vielen Dank. Ja, auf einen Parteitag schieben wollen und das da diskutieren. Form eines Antrags oder so, wie auch immer, wobei ich Anträge dabei tatsächlich finde. Ja, wie gesagt, für sonstige Anträge und Positionspapieren läuft ja die Antragsfrist noch. Dann ist jetzt die Frage, also meine Frage an den Landesvorstand, weil wir einen Antrag mittlerweile fertig gebaut haben. Meinungsbild. Darf ich dazu vor? Ja, Masch, du darfst vorher. Ich würde den Wastl jetzt noch fragen wollen, ob er diesen während der Sitzung eingeschobenen Antrag, der uns natürlich allen schon bekannt war, uns zumindest im Vorstand, weil er ja im Ticketsystem war, ob der Wastl den vielleicht für den Moment zurückziehen möchte. Dann müssen wir ihn nicht vertagen, sondern können ihn auf dem Landesparteitag behandeln, so der Wastl noch den entsprechenden sonstigen Antrag stellt. Ach so, ja, entschuldigt bitte. Ich ziehe da natürlich dann für die Vorstandssitzung zurück den Antrag und versuche den etwas besser formuliert für den LPT als Positionspapier einzubringen. Vielen Dank. Positionspapiere ist, ja, darf ich dazwischen gehen, wenn du das jetzt als Positionspapier beantragst, Wastl, wird es möglicherweise beschlossen positiv, um dann, wenn der Satzungsänderungsantrag 002 Modul 4 auch positiv beschlossen wird, sofort wieder gelöscht zu werden. Insofern mach besser einen sonstigen Antrag draus, der dann zu einer Diskussion auf dem LPT führt, deren Ergebnis wir als Landesvorstand dann umsetzen könnten. Ja, vielen Dank für den Hinweis. Das werde ich berücksichtigen. Alles klar. Dann danke. Und dann versuche ich jetzt nochmal einen neuen. Zumindest bei mir bist du sehr abgehakt. Bei mir ebenfalls. Oh, sorry. Geht's einigermaßen? Wenn du mal wieder einen längeren Redefluss bringst, können wir das beantworten. Beschlüsse seit der letzten Landesvorstands. Jojo, es geht nicht bei mir. Alles klar. Des Antrags ist Finanzen. Antragsnummer 177833. Antrag auf ein Budget aus dem VKV-UNATOPF. Datum des Antrags war der 3.2.2016. Antragsteller Stefan hat zwei Unterstützer im CC der E-Mail genannt und der Antrag lautet: Hallo lieber Lavo, hier mein Finanzantrag für die Veranstaltung. Machst du mal einen Disconnect und kommst wieder rein, du bist kaum mehr zu verstehen. Ja genau, das glaube ich auch, dass es besser ist. Vor allem sind wir gerade irgendwie gar nicht mehr im Pad, kann das sein? Der Jojo hat gerade Sachen vorlesen wollen oder hat sie vorgelesen, die gar nicht in unserem öffentlichen Lauf sind. Der ist wieder hochgesprungen auf 207. Da sind die Umlaufbeschlüsse, weil die Vaku die nicht reingepostet hat. Ah, okay. Sorry, okay. Mein Fehler. Ich hoffe, mein jetzt besser. Jo, mach einfach weiter. Alles klar. Ich weiß nicht, ich hoffe, man konnte mich noch bis Antragsteller hören. Oh Gott. Hallo, liebe. Nee, geht gar nicht, Jojo. Jojo, ich übernehme. Sorry, dann könnt das bitte jemand anders verlesen. Ja, ich übernehme mal. Gut, der Antragstext lautet: Hallo, lieber Lavo, hier mein Finanzantrag. Auf ein Budget aus dem VKV-UNA-Topf. Für die Veranstaltung zum Thema BGE am 3.3.2016, 19.30 Uhr in der Rohrmeisterei Schwerte in Höhe von 100 Euro. Klammer auf, Maximalbetrag, Klammer zu. Für Nebenkosten wie Flyer, Einladungsporto, Banner oder Roll-Up Piratenpartei. Ein beschreibender Text ist nicht hinzugefügt. Abgestimmt wurde der im Umlauf mit Pro-Stimmen von Jojo, Ralf, Paki, von Mia Waskel und Stahlrabe. Status des Antrages ist damit angenommen. Gültigkeitsdauer 6 Monate. Dann kommen wir zum nächsten Antrag, auch vom Typ Finanzantrag, Ticketnummer 180180. Finanzantrag VKV Ennepe Ruhrkreis. Antragsteller ist Roland. Unterstützer sind Stefan und Jörg. Antragstext. Hallo lieber Vorstand, hiermit beantragen wir aus dem VKV-Konto des Ennepe Ruhrkreises für eine gemeinsame Bündnisveranstaltung zu TTIP, Klammer auf, www.witten gegen ttip.de, Klammer zu, am 23.02.2016 in Witten 250 Euro. Als Bündnispartner, Wittener Bündnis gegen TTIP-CETA, haben wir uns bereit erklärt, einen Teil der Kosten für die Veranstaltung in Höhe von maximal 250 Euro zu übernehmen. Antragstext Ende. Eine Beschreibung gibt es auch hier nicht. Der Antrag ist im Umlauf mit Pro-Stimmen von Wastel, Paki, Jojo, von mir und Ralf angenommen worden und hat auch eine Gültigkeitsdauer von 6 Monaten. Das waren die Umlaufbeschlüsse. Wenn es da Fragen zu gibt, jetzt, ich zähle jetzt runter, 5, 4, 3, 2, 1. Damit wären wir im Bereich Sonstiges, unter dem als erstes das eben diskutierte Thema DIEM 25 gelistet ist. Das überspringe ich jetzt, weil wir es schon behandelt haben. Der nächste Punkt ist der Stammtischkalender von Yoshi Bear. Der neue NRW-Stammtischkalender, proudly presented by Yoshi Bear, findet sich unter https://wikipiratenpartei.de/nrw-web/stammtische. Der Yoshi ist, glaube ich, hier und kann gerne was dazu sagen. Ich sehe ihn im Sprechenraum. Yoshi, dein Wort. Ja, schönen Abend erstmal zusammen. Ihr seht jetzt ein Mammutprojekt, was ich die letzten 1,5 Wochen durchgezogen habe. Ich habe mir mal alle 251 Stammtischseiten vorgenommen, die aktualisiert und daraus einen neuen Kalender gebastelt. Ich kann euch nicht sagen, wie aktuell die Termine sind, die da drin stehen, oder ob ich irgendeinen Stammtisch übersehen habe und so weiter. Das müssen die Stammtische vor Ort entscheiden. Ich habe einfach die vorhandene Datenbasis konvertiert und bin jetzt auch in der Lage, sie halt semantisch darzustellen. Und den Kalender seht ihr. Ich habe ein Eingabeformular gebastelt. Und die Verständnisfrage ist halt etwas komplizierter, weil halt auch diese Vorlage komplizierter ist. Das ist genau das gleiche wie am Koko-Kalender. Ich bräuchte einen, der das in einfacher Form beschreiben kann. Ich kann euch das mal kurz erklären. Ihr habt also jetzt die Möglichkeit, dauerhafte Termine einzutragen, bis zu 100 in Folge mit dieser Vorlage. Und könnt entweder sagen, ich bin am ersten Mittwoch im Monat oder am ersten Dienstag im Monat oder am letzten Dienstag, das gibt die Vorlage her. Man kann auch sagen, immer am 15. eines Monats, das kann die Vorlage auch. Ihr müsst dazu natürlich immer den ersten Tag eintragen, wann dieser Termin antritt. Also wenn ihr sagt, immer am 15. eines Monats muss der 15. drinstehen. Wenn ihr am ersten Montag sagt, da muss natürlich da das Datum des ersten Montages eines Monats drinstehen. Ich habe schon öfters gehört, dass die Vorlage, die Erklärung nicht gerade so günstig ist. Ja, ist ein Copy-Paste-Ding von mir. Muss man einmal durchgespielt haben, danach erklärt sich das Ding von alleine. Ich sage jetzt mal für den LAFO, ihr müsst jetzt dafür sorgen, dass die Datenbasis, also die Stammtische nachschauen, ob das wirklich alles so aktuell ist, was da drin ist. Also ich habe es einfach nur konvertiert. Was übrigens nicht geht, ist zu sagen, jede ungerade Woche, jede gerade Woche, das gibt die Vorlage nicht mehr her. Und wenn man zweimal im Monat sagt, der erste und dritte Mittwoch, da muss man zweimal die Vorlage einbinden, weil es sonst auch nicht funktioniert. Das ist aber wikitechnisch, da habe ich also keinen direkten Einfluss drauf. Das alte Zeug vom Alexander habe ich im Endeffekt konvertiert. Ich hoffe, ich habe so ein paar Wiki-Seiten auch ein bisschen erklärt und so weiter. Und alles, was schiefgegangen ist, könnt ihr an mich herantragen. Dazu gibt es ein Pad. Ich poste euch mal kurz das Ding dafür. Während du das Ding postest, kannst du darüber nachdenken, in einen Footer auf der Seite noch irgendwie aufzunehmen, wo die Daten herstammen, also so eine Art Datenquelle irgendwie da unten rein zu posten, damit man weiß, wo die Daten halt herkommen, auch für diejenigen, die die Stammtische durchführen. Ja, und das kannst du ganz einfach machen, indem du einfach auf den Link im Kalender klickst. Dann wird die Unterseite eines Stammtisches mit nächster Termin, müsst ihr oben in der URL gucken, aufgerufen und da ist die Datenbasis her. Ich habe es extra auf diese Seite verlinken lassen, damit jeder weiß, oh, da kommt's her. Ne, also wenn jetzt einer sagt, ey, wir sind aber nicht dann, sondern woanders, Linken draufklicken, Formular aufrufen, berichtigen und fertig. Ich habe jetzt gerade diese Wiki-Piratenpartei-Kalender gepostet. Darunter habe ich ein Protokoll-Pad oder ein Projekt-Pad, ne, und ein NRW-Kalender gepostet. Kann man draufklicken. Was lesen, steht noch nicht so viel drin, außer welche Vorlagen ich benutze und natürlich Kritik und sonst Zeug alles reinschmeißen. Darunter gibt es natürlich auch andere Kalender und so weiter und so fort. Fragen und Hoffnung? Ja, danke Wastel für deinen Einwurf. Der Jojo hat die erste Wortmeldung gemeldet und der Paki hat auch eine Frage. Ich danke dir erstmal, Yoshi, und sage, wir beten dich an, unser Wikigott, und dann will ich jetzt den Jojo bitten. Ja, genau. Ich wollte mal versuchen, wieder zu reden. Vielleicht funktioniert es. Wenn man möchte, können wir es gerne nochmal versuchen. Eigentlich sollte mein Internet perfekt sein. Anscheinend ist es heute nicht immer 100%ig. Ja, du bist schon wieder unterbrochen. Okay, ich hasse dich. Ganz, ganz herzlichen Dank, Yoshi Bear. Ich weiß, du hast auch den Koku-Kalender und so weiter. Machst du im Moment alles. Also ganz herzlichen Dank, dass du dich auch um diesen Kalender gekümmert hast. Okay, danke, Jojo. Ich hoffe, das kam an. Das kam bei mir zumindest sehr gut an und damit würde ich Paki bitten, seine Frage zu stellen. Ja, erstmal vielen Dank, Yoshi, super geil. Ich habe eine organisatorische Frage, und zwar nicht an Yoshi, sondern an uns im Vorstand. Das ist ja jetzt relativ wichtig, dass dieser Kalender, dass es den gibt, und ich sehe gerade, es sind 16 Zuhörer im Raum, es lesen nicht alle unsere Protokolle. Wer von uns im Vorstand übernimmt das? Eine Mail auf die NRW-Info-Liste zu schicken und vielleicht auch noch zusätzlich auf die Verwaltungsmailingliste, dass die Verkaufsvorstände das mitbekommen, dass möglichst jetzt schnell verbreitet wird, dass da der Kalender ist. Das mache ich gerne, weil das ja auch versicherungsrelevant ist. Genau deswegen. Danke dir. Okay, bevor ich jetzt den Grumpy mit seiner Meldung dran nehme, möchte ich meine eigene Wortmeldung, die ich dazu habe, die ich hinter Jojo und Bastel gestellt und Paki gestellt habe, jetzt kurz vorbringen. Grumpy, ich hoffe, du nimmst mir das nicht übel. Yoshi, ich hatte dich eben schon angesprochen. Mir ist aufgefallen, dass es da möglicherweise ein Timezone-Problem gibt. Der Stammtisch bei uns zum Beispiel, der für 20 Uhr eingetragen ist, wird im Kalender mit 19 Uhr angezeigt. Kannst du einen Hinweis geben, welche Timezone wir verwenden sollten oder wie wir dieses Problem fixen können? Ganz einfach, das wird ein Copy-Paste-Problem sein. Ich vermute mal, das wird nicht der einzige sein, weil bei 250 Seiten kann ich nicht fehlerfrei oder bei 251 arbeiten. Einfach editieren, Zeit ändern, fertig, läuft. Ne? Ist kein Problem, also auf den Link klicken, auf Bearbeiten, also aufs Formular, Termin bearbeiten und dann kannst du es ganz einfach korrigieren und relativ schnell ist es dann auch im Kalender. Also zur Zeit, wenn das Wiki nicht gerade wieder rumzickt, sind das Sekunden, bis er das übernommen hat. Wenn du natürlich sagst, das ist nicht Dienstag, sondern Mittwoch oder so, dann musst du auch an den Datum ändern und das ist dann halt problemlos. Und zur Info, wir können für die nächste Zeit auch sowas für die Infostände und sowas bauen, dass die ja vielleicht nicht den, sondern einen anderen Kalender reinkommen. Die Programmierlogik ist schon da. Man müsste sie halt nur anpassen dafür. Noch was, der Kalender ist jetzt auf NRW getrimmt. Mit relativ einfacher Programmarbeit kann man die auch bundespolitisch nutzen. Das heißt, man kann den Kalender auf ein Land selektieren oder halt alle anzeigen, was natürlich Wahnsinn wäre. Müsste ich dann nur halt machen, ist aber nicht so kompliziert. Ja, fantastisch. Danke für die Antwort, Yoshi. Du hast jetzt die Infostände erwähnt. Denkst du auch darüber nach, eventuelle KV-Sitzungen mit reinzunehmen? Entschuldigung, Grumpy. Ja, Grumpy, mach du erstmal. Ja, Grumpy, du hast jetzt das Wort. Erstens, Masch, du musst dich nicht entschuldigen. Du bist mein Chef. Einer meiner Chefs. Vielen Dank. Zweitens, Yoshi Bear, Kniefall. Drittens, Das ist nämlich genau das, was wir brauchen für die Planung für das Car Office, gerade in Kombination, wo sind die Tage, wo wir mit dem Infomobil mittags stehen, um dann abends vielleicht noch einen Stammtisch zu besuchen. Genau dafür brauche ich das. Und viertens, das dreckige Doppeldutzend unten als Zuhörer, spread the word. Tragt es in die KVs, in die VKVs. Jeden, den ihr kennt, der seine Sachen noch nicht aktualisiert hat. Ich kann nur sagen, der Düsseldorfer Termin stimmt. 20 Uhr, richtige Zeitzone, wird mit einbezogen. Vielen Dank. Ja, danke Grumpy. Gibt's weitere Fragen, Meldungen? Jo. Ich habe noch eine ganz, ganz blasphemische Frage. Bitte, Bucky. Yoshi, ganz banal gefragt, kann man das auch in ein ICS-Format exportieren für Google Kalender, für WordPress? Ja, also Google wehrt sich ganz vehement dagegen, diesen URL-Link zu übernehmen. Ich habe es bis jetzt nicht hinbekommen. Ich könnte es als ICAL exportieren, also ich habe verschiedene andere Exportfunktionen, die kann ich euch bei Zeiten mal alle erklären. Ihr habt es wahrscheinlich schon hier im Mumble gesehen. Der Pac-Man hat es so hingekriegt, dass er die Daten auslesen kann und einen Bot darüber laufen lassen kann. Und darüber sieht man halt die Terminankündigung. Wie gesagt, Google habe ich es nicht beibringen können bis jetzt. Vielleicht finden wir eine Möglichkeit. Du kannst also die Daten exportieren in verschiedenen Formaten und dann halt weiterverarbeiten. iCal reicht mir. Also Google muss gar nicht unbedingt sein, aber iCal ist, glaube ich, WordPress-kompatibel. Gut, dann ist für dich der Ansprechpartner direkt der Pac-Man. Perfekt. Den habe ich erklärt, wie das geht. Natürlich für den Kalender muss die URL geändert werden und noch zwei andere Sachen. Aber der weiß, wie er die Daten weiterverarbeitet und wie er die an die Daten kommt. Okay, danke schön. Okay, danke auch hier nochmal. Jetzt habe ich tatsächlich die Wortmeldung vom Bastel übersehen und Paki da genommen, dann ist jetzt der Bastel im Gespräch. Ich war vor dem Bastel. Gar nicht wahr, ich war viel früher dran. Ich habe im Chat schon angemeldet. Bitte die Wortmeldung. Yoshi-Bär, vielen Dank für die Sitzung, für die Seite, aber ich glaube, du hast vorhin meinen Hinweis ein wenig missinterpretiert. Ich glaube, dass viele Menschen, die vor Ort Stammtische abhalten, mit einem Link in dieser Seite und einem daraus resultierenden Hinweis, wie die Termine gepflegt werden können, nicht klarkommen. Vielleicht magst du oder kennst jemanden, der das kann, einen kurzen Text verfassen, wie man diesen Termin dort auf der Seite beeinflussen kann, wenn es um Stammtische vor Ort geht. Das ist alles schon. Danke. Danke. Ja, Yoshi. Okay, mein Finger war schneller. Ja, diesen suche ich auch für den Coco-Kalender. Ich kann euch das erklären. Die Programmierlogik ist sehr kompliziert. Wenn man die einmal begriffen hat, ist sie einfach. Yoshi, ich glaube, du musst es uns nicht hier erklären, sondern das Problem ist viel eher, dass es Leute erklärt bekommen müssen oder nachlesen können müssen, die halt diese Termine veranstalten. Ich sage einfach pauschal, benutzt das Formular und ich hoffe, das erklärt sich selbst. Nein, macht es nicht. Gib mir einen, der das gut schreiben kann und ich erkläre das so lange, bis er es begriffen hat. Dann lass uns das aber zusammen machen. Lass uns treffen und das tun. Gerne. Okay, danke dafür. Ich habe noch eine Nachfrage von Isan aus dem Pet-Chat. Die fragt nochmal explizit nach, ob das mit iCal funktioniert oder muss man dann zwischendurch Export nehmen oder geht das direkt? Ich habe es jetzt da noch nicht eingefügt, weil ich den Kalender ja erst vor zwei Tagen fertig gekriegt habe. Ich werde unten einen Link reinschreiben, den Kalender exportieren. Das ist genau das gleiche wie beim Coco-Kalender. Und dann klickt da drauf und kriegt dieses iCal-Format. Ist jetzt nur eine Frage, wie kompliziert und was ihr da alles drin haben wollt. Müssen wir einfach mal schauen. Also normalerweise der Name ist drin, das Startdatum und also die wichtigen Sachen sind da drin. Muss ich aber noch reinprogrammieren. Ist aber nicht kompliziert. Okay, danke dafür. Also im Moment noch nicht möglich, aber alsbald. Und ich habe da so ein Projektpad bei. Hatte ich ja vorhin verlinkt auf der Kalenderseite. Schreibt das alles rein. Es wird nicht sofort laufen, aber ich werde das nach und nach alles abarbeiten und dann auch reinschreiben, dass ich es gemacht habe. Fantastico. Noch Fragen an Yoshi in Sachen Kalender? 3, 2, 1. Das ist augenscheinlich nicht der Fall. Dann von meiner Seite her auch nochmal der herzliche Dank, Joshi, für deine Arbeit, die ja nicht zu Ende ist, sondern weitergeht. Dann kämen wir zum nächsten Punkt in Zeile 311. BGE-Infostand in Mülheim am 5.3. Den Punkt habe ich eingefügt. Kurz zur Info, ich versuche für den 5.3. in Mülheim einen Infostand zu initiieren, stattfinden zu lassen, zu dem ich so zumindest angekündigt die Unterstützung eines Mülheimer Menschen habe. Der ist nicht Pirat, interessiert sich aber möglicherweise dafür. Und ich suche weitere Unterstützung. Wer also Zeit hat, am 5.3. in Mülheim mitzuwirken, möge das bitte tun. An anderer Stelle ist dafür auch schon geworben worden. Ich werde über NRW-ML und möglicherweise andere passende Orte, zumindest ML Mülheim und Umgebung, kommunizieren, wann, was, wo genau stattfinden wird. Am 5.3. Ich bitte um eure Unterstützung. Wenn es dazu Wortmeldungen gibt, wunderbar, Paki. Wenn es dazu Wortmeldungen gibt, dann bitte jetzt. Der Joshi ist nach oben, möchte dazu sagen. Kurze Frage, wann der sein soll? Also wie viel Uhr, weil ich habe an dem gleichen Tag KMV in Düsseldorf. Ich würde 10 oder 11 Uhr vorschlagen als Starttermin. Hängt aber natürlich auch mit der Genehmigung zusammen. Das ist noch unklar. Aber 10 oder 11 Uhr. Gut, es ist der Joshi jetzt aus dem Sprechenraum raus. Es ist niemand reingesprungen, dann denke ich, kann ich weitermachen. In Zeile 314 haben wir den sonstigen Punkt Infos zum Datenschutz von Paki. Paki, bitte. Ja, danke schön. Wir haben letztes Jahr den Datenschutzbeauftragten Hans-Peter Fries bestellt. Das ist ein externer Datenschutzbeauftragter, der sich vor allem mit der Überwachung und Theorie und allgemeinen Sachen auseinandersetzt und uns berät. Der ist auch ansprechbar für einzelne Mitglieder. Allerdings haben wir dem einfach aus Kostengründen noch einen zweiten Datenschutzbeauftragten dazugestellt an seine Seite. Und das ist der Marc Becker. Den kennt ihr auch alle. Der war schon im Vorstand. Der hat eine Ausbildung zum Datenschutzbeauftragten gemacht und ist von uns bestellt seit Ende Oktober. Und da der jetzt ein Tool fertiggestellt hat, mit dem man auch diese Schulungen ganz schön machen kann, haben wir gesagt, gehen wir damit jetzt auch an die Öffentlichkeit. Und in Zukunft wird es da also Termine geben, beziehungsweise auch eine Internetseite, wo man sich die Schulungen runterladen kann, wo man sich die DSVs runterladen kann. Die werden wir im Laufe der nächsten Vorstandssitzung hier noch vorstellen. An der Stelle sei aber schon mal gesagt, es gibt eine Wiki-Seite zum Thema Datenschutz, NRW-Datenschutzbeauftragter, und es gibt eine Wiki-Seite vom Bund, wo alle Datenschutzschulungen im Bund in den einzelnen Ländern veröffentlicht werden. Und dann gibt es natürlich noch die Ansprechpartner in den einzelnen Landesverbänden bzw. bei uns, falls ihr Schulungen braucht. Einfach mal auf die Seiten gucken, da sind auch E-Mail-Adressen, ihr könnt den Marc anschreiben und wenn ihr Beschwerden habt oder Fragen habt, das ist euer erster Ansprechpartner. Danke, Paki, für die Infos zum Datenschutz. Ich sehe niemanden im Sprechenraum, zähle jetzt wie gewohnt runter. Wer was sagen möchte, komme bitte hoch. 5, 4, 3, 2, 1. Das scheint nicht der Fall zu sein. Doch, der Wassel ist runtergesprungen. Wassel! Ich weiß gerade gar nicht, wo wir sind in dem Pad. Ich möchte nur verhindern, dass die Landesvorstandssitzung zu Ende ist. Okay, wir sind in Zeile 314 gewesen und wenn du jetzt nichts mehr zum Punkt Infos zum Datenschutz, wie Paki sie gerade vorgetragen hat, zu sagen hast, dann würde ich jetzt weitergehen zum nächsten Punkt. Darf ich kurz noch erwähnen? Ich habe das also schon ausprobiert und es funktioniert wunderbar. Ich habe den Marc Becker wegen einer Sache gefragt, hat wunderbar geklappt und ich bin wirklich kompetent beraten worden. Wollte ich nur mal anmerken. Fantastisch, danke Isan und das Lob darf dem Marc auch gerne ausgesprochen werden, wenn du es nicht schon getan hast. Das habe ich schon gemacht, klar. Prima. Gut, dann gehen wir weiter im Protokoll. Wir sind in Zeile 321 und schon wieder ist der Paki dabei und berichtet über die Aktualisierung des Vorstandsportals. Paki, bitte. Genau, während ihr irgendwie so über so unwichtige Sachen diskutiert habt, habe ich ein bisschen gearbeitet. Nein, war ein Scherz. Der Ralf hatte ja am Anfang der Sitzung gesagt, dass die Statistiken im Vorstandsportal veröffentlicht werden. Das habe ich in der Zwischenzeit eingerichtet. Und es gibt jetzt einen neuen Menüpunkt auf dem Vorstandsportal Statistiken mit 3 Unterpunkten. Da werden zukünftig die Mitgliederzahlen, die Kontostände veröffentlicht. Und dann habe ich noch den Link eingepflegt zu dem zu der Finanzseite vom Bund, wo sich die Budgets darstellen. Das war's im Prinzip schon. Danke, Paki. Gibt es dazu Anmerkungen oder Fragen? Ja, ich habe gerade die Mail nochmal rübergeschickt mit den Zahlen vom 3.2., weil die werden bei mir noch nicht angezeigt. Kann auch ein Cash-Problem bei mir sein. Was meinst du mit 3.2.? Die Statistik, Mitgliederstatistik vom 3.2. Und wo hast du mir die hingeschickt? Ich habe sie gerade unsere Gruppe reingeschickt. Okay, das ist eine Sache, die wir, glaube ich, jetzt nicht hier besprechen müssen. Nö, Paki, das kann ich ja noch machen im Between. Paki wird das sicherlich aktualisieren. Fantastisch. Gibt es ansonsten Fragen? Dann bitte hoch in den Sprechenraum. 5, 4, 3, 2, 1. Das ist augenscheinlich auch nicht der Fall. Dann frage ich jetzt noch die Mitglieder im Vorstand, die Protokollantinnen, wie auch immer, und die Zuhörer, ob es andere sonstige Punkte gibt, die heute noch zu besprechen wären. Bastel wollte, glaube ich, noch was sagen. Deswegen war er ganz so eilig runtergesprungen. Ja, genau. Vielen Dank. Danke, Jürgen. Ja, ich würde ganz gern die Tagesordnung des nächsten LPTs zumindest ganz kurz in dieser Runde ansprechen wollen. Wir haben ja etliche Anträge zu beschließen im März in Soest und haben aber auch hier und da vielleicht noch etwas Zeit, um vielleicht auch tiefergehende Gespräche als Landesverband zu führen. Und ich würde sehr, sehr gerne die Anwesenden fragen, ob vielleicht von der Basis aus Wünsche bestehen, welche Punkte man ansprechen sollte. Sollte es denn zu Zeiträumen kommen, die noch nicht verplant sind? Danke, Wastel. Jawohl, prima. Dann mögen jetzt die Zuhörer, die etwas zu Wastels Frage zu beantworten haben, in den Sprechenraum hochkommen oder meine Kollegen sagen was. Wastel, ich muss dir jetzt also, nicht mit... Ja, also solange keiner hochspringt, philosophiere ich einfach mal so das letzte halbe Jahr des Landesverbands NRW herunter. Und überlege so rückblickend, was es für Themen hätte geben können, über die man so sprechen kann. Ich meine, also wir haben uns ja als Vorstand hinreißen lassen, Stellung zu nehmen zu einzelnen Punkten, über die man diskutieren kann mit dem Landesverband, also mit den Mitgliedern. Wir haben uns vielleicht auch sogar hinreißen lassen, Stellung zu beziehen zu Äußerungen, die gar nicht aus dem Landesverband kamen, sondern die von außerhalb kamen, wo wir aber unbedingt widersprechen wollten und all sowas. Und vielleicht will man ja einfach mal diskutieren, ob das gut war oder schlecht war. Vielleicht setzt man sich auch einmal mit Parteien auseinander, die neu auf der politischen Bühne sind, und mit der man sich 2017 auseinandersetzen muss und wie man damit umgehen sollte. Das wären ja alles so Sachen, über die könnte man mal ein bisschen breiter diskutieren und Wortbeiträge sammeln. Wie denken da die anwesenden Zuhörer drüber? Mag sich da jemand was zu äußern? Ich stelle fest, unsere Zuhörer sind komplett unpolitisch eingestellt. Das enttäuscht mich doch sehr. Das würde ich jetzt so nicht stehen lassen wollen, nur weil nur der Grumpy hochgesprungen ist und kein weiterer aus dem Zuhörerraum, muss man keine unpolitischen Haltungen unterstellen. Die Gründe, warum konkret zu dem, was jetzt frisch dazu gekommen ist, hier nichts aus dem Zuhörerraum kommt, können ganz anderer Natur sein. Ja, sorry, ich wollte ein bisschen triezen. Tut mir leid, Entschuldigung. Der Grumpy möchte was sagen. Und keine Sorge, ich möchte euch nichts obtruieren oder irgendwie für die Fraktion sprechen, aber ich finde es schade, dass nicht andere Leute sofort auf diesen Reflex hin reagiert haben. Okay, nicht andauernd über ein Stöckchen springen, auch wenn es von Bastel gerade so provokativ hingeworfen worden war. Aber was Diskussionen angeht, würde ich mich selber auch immer viel mehr freuen, wenn sich Leute von unten aus dem Zuhörerraum trauen würden, halt dann einfach hier in diesen Raum reinzukommen. Solange halte ich mich mit meiner persönlichen Meinung einfach zurück. Danke, Grumpy. Kann ich nur unterstützen. Paki wollte was sagen? Ja, ich denke, dass die Einladung zum LPT eigentlich eher recht rein formell sein sollte und dass wir das per Antrag für die Tagesordnung bei der Eröffnung des LPTs gerne als Vorschlag einbringen können und dass wir die Versammlung entscheiden lassen, ob sie darüber diskutieren will, weil wir das in Zukunft in der Vergangenheit so gehandhabt haben und das auch gezeigt hat, ob die Versammlung der Meinung ist, dass das jetzt gerade wichtig ist. Also das kann auch gut sein, dass in einem halben oder dreiviertel Jahr die AfD gar nicht mehr so wichtig ist und dann haben wir irgendwie dazu eine Position erarbeitet und ich weiß nicht. Also ich denke, es wurde mittlerweile in mehreren Medien auf unterschiedlichsten Ebenen diskutiert. Mein Gefühl war, dass die einhellige Meinung war, dass man denen Paroli bieten muss. Ich würde die Diskussion hier aber jetzt an der Stelle nicht aufmachen wollen. Ich würde es wirklich nicht unbedingt in die Einladung reinnehmen, sondern eben sagen, ja, Wassel, stellen einen Antrag auf die an die Versammlung, das in der Tagesordnung unterzubringen und dann sehen wir, wie die Versammlung entscheidet. Danke, Paki. Ich meine, den Jojo eben gehört zu haben. Hat sich erledigt. Okay. Also jetzt mal außer bis auf die Aussage, dass ich auch das ein bisschen schade finde. Jojo, also ich würde mich freuen, wenn sich dazu noch Leute zu Wort melden würden. Aber ich glaube, da können wir, glaube ich, als gesamter Vorstand sprechen. Okay. Ich glaube, ich habe den Jojo verstanden. Ich glaube, er hat versucht, mit seinem Wortbeitrag, auch wenn er nur bruchstückhaft zu hören war, meine Intention zu unterstützen, dass man irgendwie eine breitere Unterstützung einholen sollte, sei es durch Diskussion oder wie auch immer. Aber das, also mir geht es gar nicht darum, eine TO für den LPT irgendwie abzuändern. Die Einladung ist ja noch nicht raus. Mir geht es darum, dass ich ganz gerne eigentlich von denjenigen, die heute hier sind, und das sind ja meiner Meinung nach zumindest diejenigen, die sich mit dem Vorstand NRW der Piratenpartei irgendwie regelmäßig beschäftigen, auch wenn ich hier etliche Namen im Zuhörerraum sehe, die mir gar nichts sagen. Ich hätte ganz gerne einfach so eine Art Stimmungsbild. Sollen wir irgendwie bei dem nächsten LPT auch irgendwie politisch diskutieren? Und zwar nicht nur über unser Programm, nicht nur über unsere eigene Einstellung, sondern auch darüber, wie wir mit anderen umgehen. Sollen wir uns überlegen, wie wir im Wahlkampf auf unsere Konkurrenten reagieren? Oder sollen wir es einfach sein lassen? Traut euch doch mal, ich möchte da den Grumpy unterstützen, eure Fantasie irgendwie so ein bisschen hier kundzutun, was gewinnbringend sein könnte und was eher nicht. Wir sind da irgendwie so ein bisschen auch auf euch angewiesen, einfach um unseren Horizont auch zu erweitern. Vielleicht habt ihr ja irgendwie ganz tolle Ideen, wie man irgendwie mit so einer Arschloch-Truppe umgehen kann. Ganz ja, danke. Ich will dich gerade noch korrigieren, weil es der Jojo schon im Mumble-Chat gemacht hat. Seine Aussage war etwas anders, nämlich, wo steht sie jetzt noch? Die war, schade, dass es heute so wenig Wortbeiträge gibt. Aber ich kann dein Begehr, Wassel, nur unterstützen. Die Kira springt auch schon hoch und die Zuhörer bitten, hochzukommen und ihre Meinung dazu zu sagen. Kira, ja, bitte. Ich komme jetzt hoch, um so Eisbrecher zu sein. Natürlich sollte man bei einem Landesparteitag, auch beim Bundesparteitag, über politische Sachen diskutieren und nicht nur irgendwie Satzungsänderungsanträge und dies und das abstimmen, sondern es sollte eine Veranstaltung sein, von der jeder auch was mitnimmt oder jeder auch was einbringen kann, was Inhaltliches einbringen kann. Und es geht nicht nur um die Anträge, sondern es geht um die ganze Stimmung und ob man das Gefühl hat, da passiert jetzt was, auch was Politisches und man regt sich auf oder man ist enttäuscht. Auch das ist völlig okay, wenn man enttäuscht ist. Oder man ist begeistert. Dieses Emotionale gehört für mich, für einen Landesparteitag auf jeden Fall dazu. Das wollte ich nur sagen. Jetzt können andere vielleicht eloquenter hochspringen. Danke, Kira. Ja, genau. Also ich möchte mich auch ganz gern bei der Kira nochmal bedanken, dass sie jetzt hochgekommen ist. Natürlich ist es wichtig, dass man auch emotional auf so einem LPT unterstützt und weitergetragen wird. Genau das ist es, was ich eigentlich jetzt gerade hier so ein bisschen provozieren möchte auch. Genau wie du gesagt hast, es geht nicht nur darum, auf einem LPT formell Beschlüsse zu fassen, sondern man muss auch die Stimmung, die ein LPT mit sich bringt, aufnehmen, um dann halt vor Ort diesen Spirit irgendwie auch weiterzutragen. Und bei den letzten LPTs gab es das nicht. Das ist traurig. Das ist sicherlich geschuldet, dass man so ein bisschen auf politischer Bühne abgewatscht worden ist, nicht wahrgenommen wird, von Medien nicht transportiert wird, wie auch immer. Aber genau deswegen sollten wir doch nicht nur über Anträge reden, sondern halt auch mal recht frei über Eindrücke und über Stimmungen diskutieren. Das ist genau das, was ich möchte. Alles klar, Wastel. Ich glaube, das ist aber mittlerweile auch, denke ich, verstanden worden. Wir haben jetzt mehrfach dazu aufgerufen, sich einzubringen. Wir sind aber in einer Vorstandssitzung und nicht auf dem Landesparteitag oder auch in einer Sprechstunde. Insofern würde ich jetzt darum bitten, weitergehende oder wiederholte Aufrufe schenken wir uns jetzt. Ich sage einfach mal so, wenn jetzt keiner mehr hochkommt nach der Kira, dann ist es im Moment einfach so und wir müssen damit umgehen. Ich unterstütze deine Ansicht und dein Begehr in jedem Fall und zu 100%. Allerdings sehe ich im Moment in dieser Vorstandssitzung das Thema für mangels Beteiligung abgeschlossen. Gibt es da andere Meinungen zu? Nein, aber vielleicht einfach mal so in den Raum gesprochen, noch so abschließend zu diesem Tagesordnungspunkt, der gar nicht vorhanden ist. Es gab im Landesverband NRW etliche Arbeitskreise und Arbeitsgruppen, die Programmerarbeitung gemacht haben. Wenn ihr dort keinen Fuß gefasst habt oder wenn euch die Leute dort irgendwie abgeschreckt haben und ihr habt aber tolle Ideen, dann schreibt die doch einfach an uns, an den Landesvorstand. Und wir versuchen dann, diese Gruppen neu zu bilden. Dass ihr und euch richtete sich jetzt an die Zuhörer, nehme ich an, oder an alle, die hier mithören. Danke dafür, Wastel. Ich möchte Pakis Wortbeitrag im Mumble-Chat, den ich sonst hier mündlich gemacht hätte, noch kurz zur Kenntnis geben. Wir haben natürlich auf der vorläufigen TO einen Punkt politische Diskussion zum Wahlkampf 2017. Und wir haben auch noch einen Punkt Sonstiges und wir haben Gelegenheit auf dem LPT so denn die entsprechenden Gesprächswünsche, Diskussionswünsche, politischen Ideen vorgetragen werden, die auf dem LPT zu behandeln, weil wir ja wahrscheinlich die Zeit dafür haben werden. Wenn es jetzt noch weitere Punkte zum Tagesordnungspunkt LPT 16.1 gibt, dann jetzt, sonst zähle ich wie gehabt runter, aber ich sehe den Grumpy, ich zähle also nicht Grumpy, bitte. Nein, nein, zähl runter. Ich warte auf die sozusagen die Nicht-Öffentlichkeit, das Ende der Sitzung. Okay, dann zähle ich jetzt tatsächlich nach üblicher Weise 5, 4, 3, 2, 1 runter und kann euch verkünden, dass wir mit dem öffentlichen Teil der Vorstandssitzung ans Ende gelangt sind. Wir haben nach meiner Uhr 22.29 Uhr und ich schließe um 22.29 Uhr den öffentlichen Teil der Vorstandssitzung. Ich freue mich, bedanke mich, dass ihr alle da wart, dass wir doch ein Stück weit rege diskutieren konnten und ein paar Aspekte bringen konnten. Sehr viele Informationen, vor allen Dingen auch von der Fraktion bekommen haben. Danke nochmal explizit dafür. Möchte euch zur Kenntnis bringen, dass der nächste Landesvorstandssitzungstermin, Landesvorstand NRW natürlich am 3.3. um 20.30 Uhr, also zur gewohnten Uhrzeit, in genau diesem Raum hier stattfinden wird. Danke an euch alle. Ich denke, die Vorstandskollegen werden jetzt sich gleich noch kurz nicht öffentlich verteilen und vielleicht danach zurückkommen. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Die Aufnahmen bitte beenden. Intro und Outro Musik von Matthias Westner. East meets West unter Creative Commons.